Menschen wie du, das kümmert dich nicht, lass mich in Ruhe. Leben, leben willst du allein, geh alle weg, Nerven willst du klein. In der Dunkelheit suchst du dein wahres Ich. Keiner soll dir helfen. Nein, das willst du nicht. Sie schreien um dich herum, wollen nur das Beste. Verpisst euch hier, ihr seid das Letzte. Seht ihn nicht an, hört auf zu gaffen, denn nur Freunde schaffen es, allen aufzuraffen. Im Ziel freut euch, das werdet ihr sehen. Das Einzige, was hilft, sind Freunde, die zu mir stehen. In der Dunkelheit suchst du dein wahres Ich. Keiner soll dir helfen. Nein, das willst du nicht! Doch was du doch nicht interessiert, dich nicht. Du gehst ins Zimmer und löscht das Licht.